Die Stadt ist leer, der Wind weht kalt. Nun ist die Nacht zu Ende bald. Und ich gehe ganz alleine durch die Straßen ohne Ziel. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem ein Tag dem anderen gleicht. Nun kann es sein, dass alles bricht, und doch, wir wollen das nicht. Es geht um mehr als um flüchtige Stunden, geht um mehr als wir beide gedacht. Ich hab dich nicht erst gestern gefunden, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Es geht um mehr als bei wem ich nachts liege. Eine Nacht ist so schnell vorbei. Meine Zukunft trägt deine Züge. Es geht um mehr, es geht um uns zwei. Wenn du heute gehst, so viele tun es. Einfach so gehst, wie sinnlos das ist. Bin ich allein, sie gehen auseinander. Statt einen Weg zu finden, wenn du heute gehst, sie suchen nach Liebe, einfach so gehst, und haben sie schon, bin ich allein, sie gehen dran vorüber, statt einen Weg zu suchen. Der Morgen fängt zu dämmern an. Wo geh ich hin, was mach ich dann? Ob du wohl jetzt zu Hause bist und nachdenkst, so wie ich. Der Schlüssel da zu deiner Tür, der scheint zu sagen, geh zu ihr. Und wenn ich es nicht wirklich tu, wozu das Ganze, wozu? Es geht um mehr als um flüchtige Stunden, geht um mehr als wir beide gedacht. Ich hab dich nicht erst gestern gefunden, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Es geht um mehr als bei wem ich nachts liege. Meine Zukunft trägt deine Züge. Es geht um mehr, es geht um uns zwei. Wenn du heute gehst, so viele tun es. Einfach so gehst, wie sinnlos das ist. Bin ich allein, sie gehen auseinander. Statt einen Weg zu finden, wenn du heute gehst, sie suchen nach Liebe. Haben sie schon, bin ich allein, sie gehen dran vorüber, statt einen Weg zu suchen. Es geht um mehr, um so viel mehr. Es geht um mehr. So.